zwei. Bei jeder Chefpartie bin ich dabei. Aerodynamisch und wunderschön. Ich brauche weder Büsse noch Föhn. Kurzarme radikal, Schermaschine, Hans egal. Kurzarme radikal, Schermaschine, Hans egal. Ihr Orgasmus in die Haare fallen, das Schergeräusch bringt mich immer wieder ins Wallen. Wenn ich mal sterbe, werde ich als Schaf wiedergeboren, in die Bärenwings auf.